Deutschlandfunk Kultur Interview. Elisabeth Ruge, was kann man ohne Konsequenzen auf Facebook posten und was nicht? Diese Frage ploppt ganz groß auf der Timeline dieses Tages, um mal in der Facebook-Logik zu sprechen. Grund ist folgender: Facebook-Chef Zuckerberg sieht keinen Grund, Inhalte auf Facebook zu löschen, die antisemitisch sind, die ganz konkret den Holocaust leugnen. Und er begründet das in einem Interview selbst. Wir hören Mark Zuckerberg. I'm Jewish and there's a set of people who deny that. Ich bin Jude und es gibt eine Reihe von Leuten, die leugnen, dass der Holocaust passiert ist. Ich finde das zutiefst beleidigend, aber am Ende des Tages glaube ich nicht, dass unsere Plattform das löschen sollte, weil ich denke, dass es Dinge gibt, bei denen verschiedene Leute falsch liegen. Ich denke, dass sie nicht absichtlich falsch liegen. It's hard to impugn intent. Das sagt Mark Zuckerberg und erntet viel Unverständnis, auch Ihr Unverständnis, Elisabeth Ruge? Ja, klar. Ich finde, es ist ein sehr interessantes Interview. Es ist ein langes Interview über eine Stunde mit Kara Swisher von Recode. Man sollte das auf jeden Fall sich anhören. Es ist interessant. Es ist auch sehr ein sehr gutes Beispiel für Debattenkultur. Vielleicht eben nicht für Streitkultur. Ich glaube, Streitkultur, das haben wir hier irgendwie drauf in Deutschland. Vielleicht sollten wir uns jetzt mal auf die Debattenkultur verlegen, also wo wir doch wirklich versucht, stärker miteinander im Gespräch zu bleiben, auch in Situationen, wo man dezidiert anderer Meinung ist. Und das kann man in diesem Interview sehr gut erleben. Und Kara Swisher fragt immer nach, sie geht dann aber auch weiter. Sie weiß auch, dass diese Dinge jetzt in der Welt sind. Mark Zuckerberg hat bestimmte Sachen gesagt und die Welt wird sich dazu verhalten. Und die Welt hat sich auch prompt dazu verhalten. Er hat gesagt, zwei Sachen sind wichtig für ihn, wenn er Facebook leitet und Entscheidungen trifft. Das ist einerseits das große Gut der Meinungsfreiheit und andererseits Schaden abzuwenden. Und dann wird er aber etwas genauer und dann sagt er, ja, es geht ihm darum, physischen Schaden abzuwenden. Als Beispiel hatte Kara Swisher die furchtbaren Vorkommnisse in Myanmar genannt, wo ja die UN dezidiert gesagt hat, auf Facebook ist an dem Tod von Tausenden von Menschen, an der Ermordung von Rohingya-Minderheitsmitgliedern dafür auch verantwortlich. Und Zuckerberg versucht, sich aus der Situation herauszuziehen, indem er eben dezidiert von physischer Gewalt, von physischem Schaden spricht. Der Weltrat der Juden hat natürlich sofort widersprochen und gesagt, dass hier eben Antisemitismus befördert wird und dass diese Dinge natürlich auch in gesellschaftsschädliche Situationen münden. Und Sie stimmen mit ein in diese Kritik und sagen, ja, Facebook müsste das eigentlich löschen. Ja, ja. Nun ist es aber so, dass in den Vereinigten Staaten, also kleiner Einschub, mein Unverständnis ist auch groß, dass ein Konzern größere Probleme hat mit nackter Haut und das alles immer sofort löscht, wenn da mal Brüste zu sehen sind und bei solchen Sachen so eine Zurückhaltung zeigt. Gleichwohl muss man sagen, anders als zum Beispiel in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern wie Frankreich, ist das Leugnen des Holocaust nicht verboten in den Vereinigten Staaten. Das kann man auf einer politischen Ebene kritisieren, aber auf welcher Grundlage kann denn ein Konzern dann eine Entscheidung treffen, eine im Prinzip Zensur vornehmen? Also ich glaube, wir können uns nicht immer rausreden, indem wir uns immer auf die Gesetzeslage beziehen, weil wir dadurch auch uns sehr oft verlieren in juristischen Spitzfindigkeiten und zu überhaupt keinen Entscheidungen mehr kommen. Es gibt im Journalismus, und dieses Wort benutzt Zuckerberg selbst in diesem Interview und überhaupt, also in der Verbreitung von Informationen, gibt es schon eine Instanz, die man Fact-Checking nennt. Und Fact-Checking entfällt zunehmend, auch bei konventionellen Medien durchaus. Und das ist eine Sache, hier geht es ja nicht nur darum, darf man das nicht, sondern es geht doch auch darum, dass einfach Institutionen zwischengeschaltet werden. Er sagt, Facebook selbst kann das nicht leisten, aber es muss geleistet werden. Man sieht, das sind riesige Probleme, die sollen jetzt hier auch nicht kleingeredet werden. Es will auch niemand sagen, dass das leicht gelöst werden könnte. die digitale Welt ist uns vollkommen entglitten, hat auch etwas damit zu tun, dass Regierungen und Gesellschaften lange tatenlos zugeguckt haben, wie große Konzerne immer mehr Macht auf sich vereinen und immer stärker zu den Entscheidern werden. Aber diese Macht haben sie dann ja. Die Macht haben sie, das stimmt. Und da sagen Sie dann zum Beispiel, und normativ bin ich da mit Ihnen auf einer Ebene in dieser ganz konkreten Frage, besser und gut wäre es, wenn es diese Inhalte nicht gäbe, wenn die nicht weiter verbreitet würden. Das ist nun ein gewisser Maßstab und natürlich kann man leider Gottes, gibt es schreckliche Fakten, die den Holocaust belegen. Nur nehmen Sie andere Beispiele, wir hatten gerade den ersten Jahrestag der Ereignisse in Hamburg um den G7-Protest. Man stelle sich vor, sehr umstrittene Minderheitenmeinung wie die der Roten Flora, der Autonomen, würden dann bei Facebook einfach verschwinden, weil man sagt, hey, das lässt sich nicht so richtig decken, was ihr da sagt. Aber das ist doch eine Meinung. Aber wenn da zum Beispiel stünde, es gab massive Polizeigewalt, ja, so eine Aussage, ja, dann können wir dann einem privaten Netzwerk, und das ist eigentlich mein Punkt, können wir dem privaten Netzwerk mit dieser Macht letztendlich dieses Fact-Checking überlassen oder müssen wir da nicht eigentlich zurück auf Null und sagen, die Fragen der Grenzen von Meinungsfreiheit ist eine hochpolitische, sie ist eine, die durch den Souverän zu klären ist, also am Ende durch die Parlamente und durch die Judikative letztendlich implementiert werden muss. Das können wir nicht delegieren. Natürlich, aber wir können auch Facebook nicht vollkommen aus ihrer Pflicht entlassen. Ja, also ich glaube schon, dass das ein Zusammenspiel ist. Es ist misslich, dass wir Facebook so viel an Macht, an Entscheidungsmöglichkeiten überlassen haben. Natürlich ist es schwer, das Terrain sozusagen zurückzugewinnen. Aber zugleich können wir jetzt auch nicht sagen, da ist eine riesige Plattform, die gehört diesem Konzern. Und allein der Staat ist jetzt dafür verantwortlich, dass auf dieser Plattform vernünftige Dinge geschehen. Also diese Lösung ist auch nicht möglich. Aber wäre nicht die erste, jetzt konkret auf diesen Fall nochmal bezogen, die erste gesellschaftliche Debatte, die man in den Vereinigten Staaten bräuchte, kann das eigentlich okay sein, dass der Holocaust geleugnet wird? Also von der gesetzgeberischen Seite. Aber dann wird es ja immer größer. Also wir müssen ja irgendwie versuchen, hier die Sache handhabbar zu halten. Und ich finde, der große Unterschied zwischen Ihrem Hamburg-Beispiel und der Leugnung des Holocaust, es mag ja sein, dass die Leugnung des Holocaust nicht strafbar ist, ja, aber man könnte mit gutem alten Fact-Checking sagen, das ist eine Meinung, die einfach nicht stimmt, ja, also das ist Fake News, ja, und da muss man schon eine Plattform in irgendeiner Weise zu hinbewegen, dass sie sich dafür verantwortlich macht, eben nicht unbesehen Fake News zu verbreiten. Zuckerberg sagt selbst, und da sieht man, wie kompliziert das ist, es geht hier um bei Holocaust-Verleugnung und bei anderem zum Beispiel darum, dass Leute Dinge verbreiten, von denen sie vielleicht selber gar nicht wissen, ja, dass sie nicht stimmen. Ja. Das kann auch mal passieren. Kann sein, ja. Es ist gerade, wenn es um Holocaust-Verleugnung geht, unwahrscheinlich, dass das der Fall ist, sagt Kara Swisher auch. Aber man sieht, also man verliert sich da schnell. Ich glaube, und ich bin da keine Expertin, aber ich bin sicher, dass man mit einem entschiedeneren Vorgehen eben doch in der Lage ist, diese Dinge besser in den Griff zu bekommen.